Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 604. Nix los. Tja, gilt nicht nur für Sony, wo ich drauf gleich zu sprechen komme, sondern irgendwie für die ganze Woche, was hier Android. Also ich habe noch nie so viele Schwierigkeiten gehabt, überhaupt ein paar Themen zu finden, die noch interessant sind. Weil offenbar letzte Woche und im Januar eben alles stattgefunden hat, ne? Jahresanfang, zack. Und jetzt ist erstmal Ruhe, offenbar. Gut, ich kann es verstehen, weil momentan sind auch ein Haufen Geräte in der Ankündigung, beziehungsweise die Ankündigung zur Ankündigung, ja, und es ist jetzt gerade Flaute. Ja, im März kommen wieder ein paar interessante Sachen, aber momentan offenbar, ja, nicht so viel los, ne? Und tja, bei Sony ist auch nicht so viel los, in Kassen zumindest, ja, was die Mobile Division anbetrifft, denn dort sieht's mau aus. Ach was, ne? Ich meine, solange Sony eben überteuerte Geräte mit durchschnittlichen Leistungsdaten auf den Markt bringt, ja, ich weiß ja nicht, was man dann erwartet. Ich glaube aber auch mittlerweile nicht mehr, dass das das Ziel ist von Sony. Sonst, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Also, weiß nicht. Also, ich sehe jedenfalls sehr dunkel für die Zukunft der Mobile Division. Auch diesmal haben die Verluste eingefahren und zieht die gesamte Electronic Products and System Division mit dem Ergebnis herunter. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie lange die Vorstandsvorsitzenden bei Sony sich das noch angucken, dass die Mobile das Mobile Communication Segment Jahr um Jahr die Einkünfte des Konzerns in den Abgrund reißt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, also entweder fangt ihr an, richtig eure Handys auch wirklich verkaufen zu wollen, das heißt Kampfpreise und gute Technik, gute Ausstattung, ja? Oder ihr hört auf damit. Ja? Ihr macht hier noch die anderen Sparten damit kaputt. Meine Güte. Ja, also die PlayStation, die zieht ja, die hilft ja dem Konzern dauernd, übrigens zusammen mit der Filmdivision, Motion Pictures Division, die haben natürlich mit ein paar Riesentiteln also auch viel Geld eingenommen, aber natürlich auch die PlayStation 5 hat für gute Einnahmen gesorgt. Leider nicht ganz so viel, wie sie gerne hätten, denn die Produktion der PS5 stockt immer noch stark und die Nachfrage ist viel höher als das, was verkauft werden kann. Ja, und deswegen muss man ganz klar sagen, ist es natürlich doppelt bitter. Ja, für Sony. In dem einen Segment können sie nicht, in dem anderen Segment könnten sie, aber können nicht wegen der Chip-Knappheit, die auf dem Markt eben jetzt existiert. Wahnsinn. Ja, letztendlich heißt das natürlich, wie gesagt, für die für das Mobile Communication Segment überhaupt nichts Gutes. Und ja, also ich hätte jetzt mittlerweile Verständnis dafür, wenn der Konzern, die Konzernleitung da endlich mal auf den Tisch hauen würde und mal klar machen würde, was ist jetzt hier eigentlich los. Tja, offiziell Realme 9 Pro kommt mit einem Farbwechsel, mit einem Farbwechselgehäuse. Ja, das ist nicht nur eine Hülle oder sowas, sondern wirklich das gesamte Gerät hinten, ne, hat so ein Farbwechsel-Ding. Ich finde den Trend übrigens ganz gut, dass wenigstens mal so ein bisschen probiert wird, noch was besonders zu machen. Hier bei der Pac-Man Edition bei mir von einem OnePlus Nord 2. Das gefällt mir auch schon sehr, sehr gut. Mal was anderes, eine Hülle hinten oder was, nicht eine Hülle eben, sondern eine Rückseite am Smartphone, was eben dann zum Beispiel im Dunkel leuchtet und so ein Pac-Man-Muster da drin hat, so Labyrinth, ne, und so weiter. Das finde ich schon sehr schön und das hebt die Geräte ab. Und genauso wie das hier, bei dem ist es so, das verändert die Farbe im Sonnenschein komplett. Es ist keine einfache Lichtspiegelung wie so ein Perlglanzeffekt, ja, sondern das ist eine richtige Farbveränderung. Wenn dort eben Sonnenlicht drauf trifft, wird das Gerät rot. Wird das Gerät nicht von der Sonne bestrahlt, also ist eben, da gibt es Zwischenstufen, ne? Aber wenn es jetzt eben zum Beispiel innen drin ist, ohne jetzt diese starke Sonnenlichteinstrahlung, dann wird das Gerät blau. Oder ist es blau? Ja? Und somit ändert sich das je nach Farbinnen. Ich denke mal, das geht nach UV-Bestrahlung. Ja? Ändert sich das Gerät. Und das ist ungefähr so der Effekt, den auch so diese selbst abdunkelnden Sonnenbrillen haben. Ja? Wenn also dort Sonne scheint, dann werden die dunkel und sehen aus wie eine Sonnenbrille. Ne? Und sobald man wieder ins in einen etwas dunkleren Raum oder dunklere Umgebung kommt, dann hellen die langsam auf. Ja? Und wenn es halt eben sehr wenig Licht ist, dann sind die komplett durchsichtig, komplett klar. Ja? Für lichtempfindliche Menschen ist es zum Beispiel sehr, sehr gut. Und die müssen dann nicht ständig hier Brille wechseln, sondern das geht dann automatisch. Und so ein System wird es wohl sein hier, wenn sehr hell wird, also sehr viel Licht einstrahlt durch die Sonne, dann wird es rot, also rötlich kann man sagen. Und wenn eben da kein Licht drauf fällt, und dann wird es eben blau. Beide Farben sind dann schön, also es ist kein Knallrot, ja, sondern mehr so ein lachsfarbenes Rot. Und das Blau ist so ein Himmelblau, so ein richtig helles Himmelblau. Richtig schön. Und das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal, ja, von diesem Realme 9 Pro. Immerhin etwas, ja. So viel geht halt momentan nicht mit den Merkmalen, ja. Hier kommt vielleicht noch zusätzlich hinzu, dass das Realme 9 Pro Plus auch einen Dimensity 920 5G haben wird. Ja, also eine verbesserte Version vom Dimensity 900. Das ist sehr interessant. Ein AMOLED-Screen, In-Display-Fingerprint-Scanner, auch ein Herzfrequenz-Messer. Unglaublich. Und ein Triple-Kamera-System. Mit einer Hauptkamera 50 Megapixel von Sony, einem X766 mit optischer Image-Stabilisierung. Also ist das schon okay. Ja. Soweit. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas finde wegen dem RAM. Also da gibt es Versionen mit 6 bzw. 8 GB RAM. Aber Bildschirm ist 6,43 Zoll groß und Speicherplatz ist 128 bis 256 GB Speicher. Hinsichtlich von 6 und 8 GB RAM würde ich es dann eher im oberen Midrange-Bereich einordnen. Und Preise stehen, glaube ich, noch nicht fest. Ne, Preise stehen noch nicht fest, ist ja auch noch nicht offiziell released. aber ja, okay, ne? Kann man so, glaube ich, lassen. Ich denke mal, das wird relativ günstig werden, das Gerät. Und wenn es dann eben noch dieses schöne Merkmal da hat, eben mit diesem Farbwechsel, das ist doch dann was, wo man dann auch gern mal vielleicht eher dann zu einem greift im Midrange-Bereich, als vielleicht einer von den vielen, vielen, vielen Mitbewerbern, ja, die es da eben gibt. Und wie gesagt, es ist heutzutage schon ziemlich schwer, mal ein bisschen aus der Masse herauszustechen. Ja, ich war so verzweifelt, ja, nach Themen zu suchen. Da, ich habe sogar hier was da stehen, das mache ich normalerweise gar nicht gern, ja, weil es irgendwie, finde ich, sinnlos ist. So, und zwar ist das so die ersten Gerüchte über Samsung Galaxy S23. Ja, ich meine, ich weiß, S22 noch nicht mehr da, aber jetzt S23. Ne? Ja, genau. Gut, ich meine, hat mich fasziniert, wie das Teil aussieht. Zumindest eben dieses kann ja noch nicht mal sagen, Rendering. Das ist ein absolute angenommenes Design, ja, das wohl vielleicht auch am Ende gar nichts mit dem reellen System, reellen Smartphone zu tun hat. Aber wenn es so wäre, also wenn es so wäre, ich glaube, dann könnte mein nächstes Gerät vielleicht ein Samsung S23 sein, wenn es denn die magische Grenze von 1000 Euro nicht überschreitet oder möglichst weit runter ist. Denn das ist einfach genial. Ja, also genial. Sowas wäre schön. Display auf allen Seiten rundherum abgerundet, so dass man an allen in allen Bereichen noch zusätzliche Bedienelemente, Icons, Statusanzeigen und so weiter machen kann, ohne dass das eigentliche Hauptbild dadurch beeinflusst wird. Also ich finde, das sieht wirklich schön aus. Und wenn dann hier noch eine App drauf gemacht wird, dass quasi die Kamera von hinten das Bild aufnimmt und nach vorne als Wallpaper quasi einblendet, so dass das Teil aussieht, als ob es transparent wäre, ist der absolute Wahnsinn. Das Ding wäre sofort gebonkt. Ja. Aber eine S23, also warten. Das ist noch in weiter Ferne. Wie gesagt, das S22 ist noch nicht mal auf dem Markt. Und von daher, ja, man darf noch mal träumen. Hm? Wie gesagt, normalerweise hätte ich das noch nicht mal jetzt groß erwähnt, aber in dem Falle, wenn man schon Zeit hat, dann darf man doch auch mal träumen nach endlich mal nach anderen Designs, ja. Ach man, ich weiß, es ist ja schwer, ja. Never change a running system, das scheint wohl auch bei den Designern mittlerweile so ein Fall zu sein, ja. Ja, nicht zu viel ändern, damit die Leute nicht abgeschreckt werden. Ich weiß nicht, wem ich jetzt die Schuld geben soll, den Designern oder den Menschen. Ja, ich weiß nicht, den anderen Menschen. Designer sind auch Menschen, ja. Jedenfalls meistens. Aber auf jeden Fall sollte das doch möglich sein, ja, mal was zu riskieren, wenn man schon der Platzhirsch ist, um sowas auf den Markt zu bringen. Das müsste doch mal passieren, weil ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Menschen wirklich, also die Konsumenten wirklich jetzt ein bestimmtes Design unbedingt haben wollen oder ob die nur deswegen die Designs kaufen, weil es eben nichts anderes gibt von den Designern wiederum. Ja. Also so ganz sicher bin ich mir da nicht, wo jetzt eigentlich das Hauptproblem liegt. Bei den Anwendern oder bei den Designern. Ja. Ah, tja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir irgendwann mal auch ein Smartphone haben, das designmäßig, nicht nur technisch, sondern auch designmäßig im Jahr 2022 ankommt. Oder wenn das rauskommt, wird es vielleicht schon 2023 sein. In der entsprechenden Zeit ankommt und nicht alles so aussehen wie vor 15 Jahren oder so. Ja. Habe ich das manchmal das Gefühl, ne? Ah, als die ersten Smartphones so rauskamen, ne? Ich meine, ja, Smartphones gab es auch schon vorher und die hatten da allerdings noch ein anderes Design und genau das meine ich, ne? 2007 rum, ne? Das Smartphone halt, ja, ne, so wie wir es heute kennen, designt wurde und das ist dann eben seitdem, gibt es da nur marginale Änderungen, ja, so dass wir immer den gleichen Stil haben. Ich möchte nicht sagen, dass dieses, was ich hier sehe, das werde ich auch nochmal verlinken mit dem S23, dass das jetzt ein komplett anderes Designstil ist. Nein, es ist immer noch ein rechteckiges Ding, ja, was auch nicht sein müsste, meiner Meinung nach. Überhaupt nicht, vor allem, ne, wegen Internetsurfing. Wer legt fest, dass das Ding rechteckig sein muss? Unglaublich. Ja? Aber es sieht zumindest nochmal so aus, als ob das wirklich was Neues ist. Es ist nicht mehr eckig, sondern es ist abgerundet und auch wenn die Form noch erhalten bleibt, wirkt es doch ganz anders. Ja? Und durch das rundum abgerundete Display macht das einfach einen komplett anderen Eindruck. Das ist wie eine, also das Smartphone ist dann gar nicht mehr präsent, sondern man hat nur noch das reine Bild. So ist das schön. Ja? Also das wäre doch was. Hm? Ein Schritt weiter zum Expense-Smartphone wäre das dann. Ja. Aber nur ein winziger Schritt. Naja, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann glaube ich, trifft die Zukunftsvision in dem Zeitalter von The Expanse gar nicht ein, weil die dann immer noch auch bei diesem Handy-Design sind. Ja, furchtbar. Meine Güte, traut euch doch mal was, Leute. Schmeißt's mal auf den Markt. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wie viele Leute sich dann beispielsweise tatsächlich ein quaderförmiges Smartphone, nicht Quader, Quatsch, Quader, das wär eine dreidimensionale, nein, eine gleichschenkliche, viereckige Maschine zulegen würden. Ja? Ja, genau. Wäre nämlich perfekt für zu surfen. Nur mal so, ja, wäre perfekt. Ja, aber nee, ne? Stattdessen wird Klappmist gebaut, der kaputt geht, wenn man es nur anfasst. Ja. Danke. Gut, nur damit wieder diese typische Form erhalten bleiben kann. Ja, nee. Also, Victorious war ja schon im Design irgendwie Lichtjahre voraus mit einem Pairphone. Wisst ihr was? Guckt mal so in Victorious rein. Ich hätte gern ein Pairphone. Ja? Ja, ist wenigstens etwas anderes. So, das muss ja auch mal gesagt werden. So, okay. S22, eben schon erwähnt. Ich habe ja schon ein bisschen was darüber gesagt in vorherigen Sendungen, aber offenbar ist da immer noch nicht alles klar und es wird immer noch rumspekuliert. Was ist denn jetzt zu erwarten? Das kann ich gar nicht verstehen. Ich dachte, alles stünde schon hundertprozentig fest, was hier kommt. Ja. Also, weiß auch nicht. S22, S22 Plus, ich habe da alle möglichen technischen Daten schon aufgesagt und jetzt schreibt hier eine namhafte Publikation, GSM Arena, ich kann es ja sagen, ne? Was zu erwarten ist, ja, wie erwarten, ich dachte, es steht schon langsam alles fest, ja? 6,1 Zoll, 6,6 Zoll, 6,8 Zoll, je nachdem, ne? Also S22, S22 Plus, ein Ultra, oder Pro, gibt es auch noch ein Pro, nein, S22, S22 Plus und S22 Ultra, so genau, ja. Der Preis, ja, das ist natürlich auch wieder die Spekulation, aber auch da dachte ich, der Preis steht schon fest, okay, 850 Euro für die kleinste Version, 1050 für das S22 Plus in der kleinsten Ausstattung, S22 Ultra in der kleinsten Ausstattung für 1250 Euro, also ich weiß nicht, also wenn es beim 22 Ultra eine Version gibt mit 128 GB, lache ich mich kaputt. Also ich meine, das ist ja schon fast Sony-like. Also ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das für das Ultra, da sind jetzt auch schon andere Gerüchte noch aufgetaucht, und zwar, dass es tatsächlich eine, wo habe ich es denn hier? Dass es tatsächlich eine 1-Terabyte-Version geben soll. Ja, ich glaube, ich habe halt falsch geklickt, die Nachricht falsch angeklickt. Verdammt. Aber ich habe es noch im Kopf, ich habe es gelesen. Also eine 1-Terabyte-Version soll es geben vom S22 Ultra. Was ich natürlich begrüße. Das ist notwendig, um gegen die Konkurrenz von Apple bestehen zu können. Denn es ist für mich unverständlich, warum Apple so ein Gerät anbieten kann, die anderen offenbar nicht, weil in dem Fall vom Galaxy S22 sind die ja teurer als Apple. Und von daher ist es nur gerechtfertigt, wenn dann auch mal ein Terabyte Speicher angeboten werden kann. Gibt es allerdings nur für bestimmte Regionen. Offenbar haben wir diesmal das Glück, ja, dass Europa diese Version wohl bekommt. Offenbar sieht Samsung uns nicht als Technikentwicklungsland. Normalerweise ist es ja immer so, die asiatischen Geräte sind grundweg, wenn es Spezialversionen gibt, kriegen die Spezialversion sind grundweg besser ausgestattet, ja, als die europäischen Versionen. Wir kriegen immer nur so die Sparversionen. Ja. Finde ich ziemlich übel. Aber Samsung ist da offenbar anderer Meinung. Die wollen wohl in Europa auch diese 1 Terabyte-Version anbieten, zumindest in den meisten europäischen Ländern. Und deswegen fände ich das schon ganz gut. Vom Preis her, ich wage ja gar nicht dran zu denken, und ich glaube, die Gerüchte verdichten sich tatsächlich, dass es ein S22 Ultra gibt mit 8 GB RAM und 128 GB Zoll. Ich weiß nicht, wer so blöd sein kann, sich so ein Gerät zu kaufen, ein Ultra, S22 Ultra, und dann nur 8 GB und 128 GB Storage. Ich meine, dann könnt ihr euch auch, also wer nur so viel Speicher braucht, der kommt dann auch mit einem S22 aus und kann ein paar hundert Euro sparen. Ja. Also in die soll 1.299 Euro kosten. Wenn ich jetzt überlege, 1 Terabyte Version oder 1 Terabyte Version, 12 GB RAM, was würden die dann kosten? 2.000 Euro? 1.800? Weiß nicht. Also jedenfalls astronomisch. Und das finde ich natürlich auch wieder nicht so gut. Klar. Ja, ne? Ich will immer das Unmögliche, gell? Aber halt, Moment. Ist gar nicht unmöglich. War schon alles da. Gute Leistung zu gutem Preis. Ja, gibt's immer mal wieder. Ne? Notfalls in den chinesischen Geräten, die wissen, wie man das macht. Ne? Ja. Und geht, Leute. Und geht. Samsung ist auch mit dem S8 jetzt in den Schlagzeilen. Das Galaxy Tab S8, auch das ein Tablet, das sehr viele Hoffnungen weckt, weil Galaxy S-Tablet-Reihe ist ja eine der wenigen Android-Tablets, die als ernsthafte Konkurrenz gelten und auch als solches dann ernst genommen werden, als Tablet, ne? Xiaomi hat jetzt mit dem Mi Pad 5 wirklich was Gutes an hier vorgelegt. Ja, es ist richtig gut gelungen und damit ist Xiaomi auf jeden Fall auch mit dabei in dieser Riege. Aber natürlich das Samsung Galaxy Tab S8, da erwartet man natürlich besondere Sachen. Ja. Aber auch hier sehe ich wieder mit diesen Grundausstattungen zumindest Speicher. Also da steht das Galaxy Tab S8, 8 GB, 128 GB Speicher. Galaxy Tab S8 Plus, 8 GB, 128 GB Speicher. Galaxy Tab S8 Ultra, 8 GB, 128 GB Speicher. Wollen die mich verarschen? Nur mal so, ne? Das fängt dann an bei 749, 949 und 1149. Warum? Warum? Ja. Also es ist auch hier wieder sehr frustrierend, sage ich mal, bei dem S8 Ultra was soll man dazu sagen, ne? Keine Ahnung. Ja, okay, das S8 Ultra, ja, und dann sind wir wieder bei dem Grund, warum es offenbar auch diese Unterscheidung gibt. Das gibt's übrigens mit 16 GB RAM, ja, Hauptspeicher. Oh, und was weiß ich, wie viel Storage? Wahrscheinlich auch jede Menge Storage. Ich schätze mal so 512 GB, ja. Ja, aber was wird das kosten und warum gibt's denn überhaupt ein S8 Ultra mit derselben traurigen Ausstattung wie das Galaxy Tab S8, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Traurig, ja. Ich nehme das zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass die auch optisch ankommen müssen. Das suggeriert, dass sie technisch in 2022 angekommen sind, die Geräte. Aber das sind nur wenige, die auch technisch in 2022 angekommen sind. Die meisten hängen auch noch ein paar Jahre hinten dran, weil die offenbar denken, ach, die User, ach, die brauchen das ja gar nicht. Ach. Ne? Tja, dabei haben die User in der Hinsicht sogar noch viel höhere Ansprüche als die Profis. Wie das? Das kann ich was sagen. Die Profis wissen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwierige Aufgabe, zum Beispiel Videorendering oder eine eine wichtige oder eine schwierige Bildverarbeitung mache, dann kann es halt auch mal ein bisschen zuckeln, ein bisschen ruckeln oder mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis das fertig ist. Ja. Aber die normalen Anwender, nein, die nehmen das als gegeben hin und wollen, dass das alles sofort passiert, ohne dass sie irgendwas merken davon. Ja. Also zack, zack, zack, zack, zack und fertig. Ja. Ja, so ist es. Und ich habe ja schon mal gesagt, man macht heutzutage mit den Geräten Sachen, die hab ich als Computerprofi, da habe ich vor 15 Jahren, habe ich nur davon zu träumen gewagt vielleicht, oder noch nicht mal davon zu träumen gewagt, das in Echtzeit zu machen, was heute viele Smartphones schon können. Aber das ist immer noch nicht genug. Immer noch nicht genug. Ja? Immer höre ich, wie normale Leute sagen, ja, warum dauert denn das so lang? Das geht doch nicht gescheit. Ja, so ist es. Auf der anderen Seite ist klar, das ist so ein kurioses Ding. Ja? Also dadurch, dass die Leute einfach Sachen verlangen, ohne zu wissen, was das eigentlich für ein Aufwand ist, ist die maximale Leistung eigentlich gerade gut genug. Ja, das kommt immer dann zum Tragen, wenn, das war auch schon im Computerbereich so, wenn man etwas machen will und auf einmal läuft es beim Kumpel besser als auf seinem Gerät, dann ist aber die Kacke am Dampfen, das kann ich euch sagen. Ja, dann heißt es, dann steht einer gleich wieder im Geschäft, was hast denn du mir für einen Dreck verkauft? Ja. So sieht es aus, ja. Ja, weil was ich beim, bei seinem Kumpel Candy Crush flüssiger läuft als bei ihm. Ne? Ja, und wenn dann noch der Kumpel ein paar spitze Bemerkungen macht, so, ne, mein Handy ist aber stärker als dein Fax oder sowas, ne, kennt man ja, ne, von Badesalz. Ja, dann war's das mit dem schönen Smartphone. Ne? Genau. Sprich, die Leute sind verwöhnt. Und ich finde es eigentlich okay, wenn man den Konsumenten probiert, zufriedenzustellen. Ja. Und da brauchen wir auch gar nicht so mit großen technischen Daten herumzuwerfen. Das ist wiederum was nur für die Profis. Ja. Die brauchen gar nicht zu wissen, dass das Ding, 16 GB RAM hat oder was weiß ich noch alles, ne? Mit einem super Ultra-Prozessor, mit was weiß ich, wie viel Treestone und Megaflop oder Gigaflops oder irgendwas. Ja, ist doch alles wurscht, das interessiert die Anwender nicht. Die wollen einfach nur das Beste vom Besten für den besten Preis. Ganz einfach. Das heißt, die wollen alles mit dem Teil machen können. Und das muss alles perfekt sein und fertig. Ja. Wisst ihr, das ist einer der Geheimnisse meiner Meinung nach vom iPhone. Von dem Erfolg des iPhone. Die erwähnen noch nicht mal, wie viel Arbeitsspeicher das Teil hat. Ja, erwähnen das nicht. Aber es funktioniert alles. Und zwar, es funktioniert alles so, dass die Leute zufrieden sind. Das heißt also, das ist performant. Das kann man nicht abstreiten. Das ist performant. Ja. Und ja, jetzt höre ich schon wieder, ne? Ja, aber das ist ja alles, da ist ja Software und Hardware, alles aus dem gleichen Haus. Ich sage, das sind für mich Ausreden. Wenn die Software und die Hardware eben nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist und die laufen nicht so gut, was macht man dann? Was macht man zum Beispiel im Computerbereich dann? Man erhöht die Leistung der Hardware, um die unoptimierte Software auszugleichen. Das ist zwar nicht besonders schön, aber effektiv. So, das heißt, wenn ein Spiel schlecht läuft, dann nützt nichts, wenn ich sage, ja, der Spielehersteller ist halt nicht der gleiche Hersteller wie der Hersteller vom Motherboard. Da ist halt so, das passt nicht 100% zusammen, dann läuft es halt nicht so gut. Nö. Dann hole ich mir ein schnelleres Motherboard, wo das Spiel eben läuft. Ganz einfach. So sieht es aus. Ja? Oder eine bessere Grafikkarte. Ich kann ja nicht das Spiel verantwortlich machen, grundsätzlich, weil es so schlecht ist. Könnte mit der Grafikkarte besser laufen. Ja, könnte. Aber optimieren ist halt heutzutage nicht mehr so viel. Ja? Und deswegen, was passiert? Man kauft sich eine neue Grafikkarte und dann läuft es mit dem Spiel auf einmal. Ne? So. Und das müssen hier auch die Handyhersteller nochmal im Android-Bereich einfach mal in den Kopf kriegen, Leistung, Leistung, Leistung. So sieht es aus. Und dann funktioniert es auch mit dem performanten Abspielen von Apps, mit den schnellen, flüssigen Wechseln und vielen anderen Problemen, die ständig auftauchen bei den Geräten. Und man sieht deutlich die Kurve, ja, je besser ausgestattet ein Gerät ist, desto weniger Probleme gibt es einfach. Je schlechter ausgestattet ist, desto häufiger tauchen Probleme auf. Ja. Einfach deswegen, weil die Apps, manche Apps eben so viel Power brauchen, was man es gar nicht vermutet, die ziehen alles runter. Am Schluss hat man dann eben hier eine, statt einen schönen, flüssigen Bewegungsablauf hat man eine Dia-Show. Ja. Alles schon gesehen, Leute. Alles schon gesehen. Ja. Ich sag nur Amazon Kindle App. Ja, ja hier. Ne, ich habe noch ein Gerät, wo die da ist die drauf. Wenn ich die starte, wenn ich die einmal starte, sind alle Programme so langsam danach. Auch wenn ich die beende wieder, ganz regulär beende, es sind alle Programme so langsam. Es ist unfassbar. Irgendwas ist da im Hintergrund, im Speicher. Ja. Was eben verhindert, dass die anderen Apps mit voller Leistung laufen können. Vermutlich, ich gehe mal davon aus, dass die Kindle-App irgendwo so eine Art Memory-Leak hat, ja, und da zu viel Speicher verbraucht. So, dieselbe App, schnelleres Handy, ich merke davon nichts. Sorry, tut mir leid, aber ich merke davon nichts mehr. Das mag sein, dass die Kindle-App immer noch der letzte Track ist und immer noch diesen Speicher-Leak hat. Ich muss da mal gucken mit dem Monitor, aber trotzdem. Ja, mag ja durchaus sein. Interessiert mich aber als Anwender nicht. Das Ding läuft auf diesem Gerät perfekt. Ich kann die App starten, ich kann die beenden und die anderen Apps laufen perfekt weiter. Ja, kein Problem. Und auf dem anderen Gerät ist es eben so, dass die Apps runtergezogen werden und alles einen Bach runtergeht, nur weil die eine App gestartet wird. Boom. Ja, so. Was anderes interessiert den Anwender nicht. Bei dem einen Gerät wird er zufrieden sein, bei dem anderen heißt es dann, ach, hätte ich doch nur ein iPhone geholt. Ja. Damit tut man Android keinen Dienst erweisen, wenn man immer diesen Technikmüll von gestern verbaut. Ja, aber naja, ist ja auch nicht Sinn von den Herstellern. Wahrscheinlich ist dann wahrscheinlich auch nicht denen ihr Ziel, Android nach vorne zu bringen. Die wollen nur ihre eigenen Sachen verkaufen. Aber dass das eben auch nicht immer hinhaut, das sieht man ja dann zum Beispiel auch bei Sony. Ja, ich meine, die sind nicht ganz so schlecht, ja, wie die viele, viele kleinere Firmen, die jetzt hier so Sachen anbieten, wo einem die Hut Krempe hebt, ja, aber trotzdem sieht man ja die Tendenz, ja, immer dieses Knausern bei den technischen Daten, damit machen die sich keine Freunde, weil dann eben letztendlich die Software dann doch nicht so gut läuft, vor allem bei diesen Preisen dann, ja, wenn man ein Smartphone kauft, das 300 Euro kostet, dann kommt man, sieht man über vieles hinweg, ja, aber wenn man ein Gerät kauft, das dann über 1000 Euro kostet, also dann muss das Ding auch wirklich the latest and greatest sein und basta. So, gut, jetzt haben wir hier schon über Samsung S22 wieder geredet, aber es gibt noch was anderes von Samsung, und zwar es gibt ein großes Software-Update für die Galaxy Watch 4. Und es gibt ja da einige Funktionen, auf die schon gewartet wird, ja. Kann ich leider nicht genau sagen, was denn an diesem großen Software-Update, das hier jetzt der Galaxy Watch 4 blüht, was da genau alles Neues draufkommt. Denn der Artikel wurde offenbar von GSM Arena gelöscht. Der weist jetzt auf einen fälschlichen auf einen anderen Artikel hin, der mit dem nichts zu tun hat. Schade eigentlich, auch eine kurze Suche hat noch nichts ergeben. Vielleicht war das auch eine übereilte Meldung. Ich bleibe jedenfalls dran und ja, vielleicht wissen wir nächste Woche dann mehr. Okay, tja, seht ihr, so lösen sich noch die wenigen Nachrichten, die man eh hat, lösen sich dann auch noch auf. Ne? Heidanei. Gut, was haben wir denn noch hier? Ein Galaxy, nein, ein Google Pixel 6 Gerät, das ja von Google inklusive der Software auch von Google gemacht wird. Und das sind wir bei diesem Thema, was wir vorhin gehabt haben, muss ja perfekt sein, richtig? Ja, leider ein Problem nach dem anderen. Jetzt schon wieder kam ein Update raus, das eine Funktion kaputt macht, nämlich die Magic Eraser Funktion geht mal wieder nicht. Ach, was ist denn hier wieder passiert? Also wieder ein neuerlicher Bug. Ich meine, ja, es ist nicht so schlimm. Also das ist nur ein kleiner Bug, der halt jetzt passiert ist. Ich weiß. Deswegen muss man weder das Pixel schlecht machen, noch muss man Google schlecht machen. Deswegen. Aber es ist eben nervig. Das sind so diese kleinen Sachen, die einem das vermiesen können. Ja, wenn man doch gesagt bekommt, sozusagen, ne, alles aus einer Hand, alles perfekt abgestimmt, alles super, Updates schnell und gut. Und dann ein Fehler nach dem Update, nach dem anderen. Das ist nicht das erste Mal, das ist das dritte Mal, dass Probleme beseitigt werden müssen beim Google Pixel, ja, mit einem neuerlichen Update. Und das ist eben nicht sehr, ich sag mal, vertrauenserweckend. Das ist als alles andere als vertrauenserweckend. Ja. Und deswegen, ja, sollte man da ein bisschen bessere, naja, sagen wir mal, Voraussetzungen schaffen, damit eben sowas nicht mehr passiert. Ach ja, genau. Ich habe ja hier, wie gesagt, heute totale Probleme, überhaupt Themen zu finden. Ah, da habe ich gedacht, na gut, warum nicht? Ich nehme mal diese Meldung. Aber das scheint wohl auch zu sein, dass nicht nur ich Probleme habe, Neuigkeiten am Android-Bereich zu entdecken, zumindest vernünftige, sondern auch die News-Redaktionen haben wohl ein paar Probleme. Ja, und dann saugen auch die sich mal so ein paar Sachen aus dem Finger oder bringen sowas nach vorne, was eigentlich, naja, nicht unbedingt sehr, ja, wichtig ist, ne? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Also, was ist passiert? Eine Frau in Großbritannien hat ein iPhone 13 Pro geordert und hat stattdessen nur ein Stück Seife bekommen. Tja, Leute, ne? So, ne? Also ich meine, abgesehen, dass die arme Frau, die kann ja mir richtig leid tun, vor ihr bestellt ein teures Smartphone Pro Max und er bekommt eine 1 Dollar Stück Seife. Ja, da ist der Tag, ist da erstmal gelaufen, ne? So. Ja. Und aber ist ja das Schlimme an der Meldung ist eigentlich, Das kann halt mal passieren, ne? Zurückschicken oder was und fertig, ne? Oder eben hier monieren und dann gibt es normalerweise Kohle zurück oder ein Ersatzgerät, fertig. Ja, ansonsten ist das Schlimme an dieser Meldung, dass die überhaupt existiert, diese Meldung in den News-Redaktionen. Warum? Leute, warum? Kannst du das sagen, weil man sucht händeringend nach irgendwelchen Themen. Ja, das ist ja noch nicht mal im Android-Bereich. Das ist ja noch schlimmer. Naja. Meta. Achtung, Meta bedroht die EU. Die sagen uns, also Facebook, ne, Facebook, Instagram, das sind ja jetzt Meta, ne. Übrigens, habt ihr schon mal Meta rückwärts gelesen? Ist egal. Auf jeden Fall. Die machen jetzt Europa, setzen die jetzt die Pistole auf die Brust. Ja. Die haben ganz klar, klipp und klar gesagt, ja, pressen jetzt, ja. Klipp und klar haben die gesagt, wenn also diese Bestimmung mit der DSGVO, beziehungsweise diese europaweiten Sachen wegen dieser Targeted Ads, ja, also das heißt, die persönlich zugeschnittenen Werbung, ja, wenn da weiterhin diese Bestimmungen gelten, die wir jetzt haben, dann will Meta Facebook und Instagram in Europa vom Markt nehmen und hier nicht mehr anbieten. Also ich würde gern schon mal an Mark Zuckerberg oder wer auch immer Meta jetzt leitet, gerne einen Brief schreiben dazu, nämlich indem ich ausdrücke, wie unendlich dankbar ich bin, dass sie diesen Schritt in Erwägung ziehen und bitte, bitte, bitte, bitte schaltet Facebook und Instagram in Europa ab. Und ihr verhelft damit uns zu einem besseren Leben mit weniger Idioten, weniger Hetze und weniger unnützen Zeitverbrauch. Ja? Und dann können wir uns endlich wieder auf vernünftige Dinge konzentrieren. Also da fallen mir gleich eine ganze Menge Sachen ein, für was das alles gut wäre. Aber für eins ganz besonders wichtig für das allgemeine Steigern des IQs der europäischen Bevölkerung wäre das sicherlich gut geeignet, wenn Facebook und Instagram nicht mehr bei uns offiziell erreichbar wären. Bitte. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass man auch mal bedroht wird mit einer guten Sache. Ja, also so richtig, man wird angedroht, dass man ein schöneres Leben bekommt. Dann hat doch die EU alles richtig gemacht mit diesen Bedingungen. Ja, wenn das die Konsequenz ist, das ist super. Das zeigt nämlich auch im Umkehrschluss nur eines. Wenn die ein Geschäftsmodell haben, das mit einfachen Regeln zum Schutz der Privatsphäre nicht übereinzubringen ist, dann sollte der Dienst überhaupt gar nicht erlaubt sein, beziehungsweise dann sollten die Menschen diesen Dienst auch gar nicht benutzen, denn das zeigt, dass es offenbar für diese Firma gar nicht möglich ist, die Privatsphäre der Menschen zu respektieren. Und dann ist das Abschalten von Facebook und Instagram durch Meta das Beste, was Europa passieren kann. Vorhin habe ich schon mal über das Xiaomi Pad 5 gesprochen. Das MIUI 13 geht jetzt in die Auslieferung. Das Global Stable Update, ja, kommt. Die Firmware-Version V13.0.1.0, ja, die wird jetzt ausgeliefert und die soll wohl auch auf Android 11 basieren. Leider. Ja, also damit, und das ist eben das Problematische, das Update ist schon 400 ein paar zerquetschte Megabyte, 495, also fast 500 Megabyte groß, aber basiert immer noch auf dem Android 11. Und das ist eigentlich das, was da dran schade ist. Ich hätte eigentlich erwartet, dass jetzt endlich das Android 12 kommt. Allerdings fürs Xiaomi Pad 5 heißt es ja jetzt genau. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, vielleicht ist es gut, wenn sie sich ein bisschen Zeit lassen und dann statt dem Standard Android 12 das Android 12L auf das Tablet bringen. Das wäre natürlich das Nonplusultra, das wäre super. Ja, zuletzt noch Google Stadia. Also Google hat in letzter Zeit kein glückliches Händchen. Es war ja schon mal in den Medien, dass Google Stadia da nicht mehr so gut wegkommt momentan. Und man hat schon gemunkelt, dass das baldige Aus bevorsteht. Ja. Mit dem baldigen Aus, das wird wohl nicht so schnell passieren. Aber eins ist klar, Google Stadia ist jetzt die Woche in der Prioritätenliste weit nach hinten gerutscht bei Google und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass der Dienst tot ist. Ja, ganz einfach, also Google Stadia wird es so noch weitergeben, könnten sie sich auch nicht leisten, jetzt abzuschalten, einfach so, ja, aber ich denke, das wird jetzt im Sande verlaufen, Google Stadia, das spielt keine Rolle mehr, so wie das aussieht. Die Akzeptanz ist halt da sehr stark, oder sehr schwach gewesen hinsichtlich diesem Dienst. Zuerst hat es mich gewundert, dann war es klar, warum, ja, die fehlenden Endgeräte, dann wurden auch die Versprechen nicht eingelöst, dann hat es nur auf ganz wenigen Smartphones funktioniert. Ja, und das war es dann eigentlich im Grunde, ja. Übrigens auch Bungie ist ja jetzt auch von Sony gekauft worden. Auch jetzt ist wieder riesige Fragezeichen, ob jetzt Bungie überhaupt noch die Gespräche mit Google Stadia weiter vorantreibt, weil ich glaube kaum, dass Sony Interesse hat, auf Google Stadia hier seine neu gekaufte Spieleschmiede da zu positionieren, sondern ich denke, dass die dann eher auf den eigenen PlayStation Now Service, was ja eigentlich eine direkte Konkurrenz zu Google Stadia ist, setzen werden. Ne? Und von daher denke ich, wird sich das jetzt hier nachdem das jetzt in intern knallhart zurückgestuft worden ist, das Projekt Google Stadia, wird sich das dann auch irgendwie im Sande verlaufen, denke ich mal, ja. Ganz klar, so, also, ich sag mal so, Google Stadia ist das neue Hangouts. Ne? Wird noch jahrelang als Zombie irgendwie existieren, damit so ein paar dann sagen können, ja, der Google Stadia, ne. Aber so, da passiert nichts mehr. Ne? Irgendwann werden dann natürlich auch die Firmen dann abspringen, denke ich mal. Und dann war es das eh. Ne? Wie sollen denn dann die Einnahmen da noch aussehen für die Firmen? Also, naja. Nun gut, wie auch immer. Der Versuch war es wert mit Google Stadia, aber ja, die Gründe, warum es nicht geklappt hat, ich denke, die sind vielschichtig. Da kann man jetzt nicht ein einziges Problem machen. Eigentlich schade, am Anfang war ich ziemlich begeistert. Eigentlich schade, dass es nichts geworden ist. Aber tja, was soll's. Ich glaube, das ist sogar eins von den Sachen, wo ausnahmsweise Google mal nicht die Hauptschuld trägt. Klar, mit diesen Geräten, die nicht verfügbar waren, also zu wenig Smartphones, die unterstützt werden, ja klar, okay, das könnte man angreifen, aber ich glaube eher, dass das Spieleangebot eben auch ein riesiges Problem ist. Und eben auch, dass es ein Cloud-Gaming-Markt ist, der halt immer noch leider in vielen Regionen in Europa, auch in Deutschland, in ländlichen Gebieten beispielsweise, einfach so kaum umsetzbar ist. Das darf man nicht vergessen. Gut. Dann war es auch das für die News für diese Woche. Die App der Woche ist heute ein Tool, und zwar ein Tool, das schon mal in der kostenlosen Form App der Woche war, aber jetzt in der Plus-Version durch viele, viele zusätzliche Funktionen tatsächlich nochmal App der Woche wird. Das Ganze nennt sich GPS Test Plus Navigation. Ja, und bevor ihr jetzt denkt, das ist ein Navigationsprogramm, so Turn-by-Turn-Navigation, so wie das Google Maps oder so, nein, überhaupt nicht. Die meinen damit Outdoor-Navigation, das heißt mit Anzeige, wohin man gehen muss, ja, und Kompassanzeigen und so weiter und so weiter. Das Ganze funktioniert über die GPS-Ordnung, die je nach Smartphone über verschiedene Satellitensysteme stattfinden kann. Die App selbst unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, Espas, Beidou und QZSS. Also ist eigentlich alles vertreten, was so am Himmel rumkreuzt oder fast. Und deswegen ist es natürlich eine sehr aussagekräftige Ortung, die hier gemacht werden kann mit diesem Gerät oder mit dieser App. Sehr genau, muss man sagen. Und dadurch ist das schon alleine aus dem Grund ein unverzichtbares Tool für Geocacher beispielsweise oder für alle, die bestimmte Orte genau exakt markieren wollen. Und das ist ein weiterer Zusatzpunkt, was die Plus-Version gegenüber der kostenlosen Version hat, denn hier kann man Wegpunkte speichern oder eben halt auch alle möglichen frei definierbaren mit durch Koordinaten Orte eingeben und die abspeichern in einer Liste. Die kann man dann anwählen und sich zum Beispiel zu dem Punkt per Outdoor-Navigation, das heißt über diese Richtungsanzeige navigieren lassen. Ja. Und wie gesagt, der Unterschied ist, dass dabei eben keine Straßen navigiert werden, sondern nur die Richtung. Das mag im Ort, also für Autonavigation, vollkommen unbrauchbar sein. Ja, vollkommen. Aber für die Autonavigation ist es ausgezeichnet. Ja, denn da konzentriert man sich aufs Ziel und muss die Wege quasi selbst finden oder eben auch ohne Weg gehen. Ja, das ist eben mal so. Und deswegen ist das dann dafür gut geeignet. Es werden die unterschiedlichsten Formate unterstützt. Ja? Also da nur als Beispiel WGS 84, NAD 83, NAD 27 und so weiter und so weiter. Also verschiedene Systeme, Koordinatensysteme. Ja? Auch hier UTM beispielsweise, die sogenannten Coordinate Grids. Ja? Und alles Mögliche drin, von daher für Geocacher natürlich sehr, sehr gut. Importiert werden können dann auch die Wegpunkte oder Orte eben mit GPX und auch KML-Format. Das ist das Format, das Google Maps bzw. Google Earth benutzt, sodass man hier also von verschiedenen Quellen alles schön importieren kann. Das Ding hat einen Speedometer, also so ein Dashboard. Funktion ebenfalls noch drin. Ihr könnt es also auch im Auto nutzen, beispielsweise. Und ihr könnt es auch gespiegelt anzeigen lassen und das Ganze als HUD-Display sozusagen benutzen. Also das heißt, das wird dann in die Scheibe gespiegelt. Ja. Wie effektiv das ist, das hängt natürlich auch an eurer Scheibe und an der Sonneneinstrahlung, ganz klar. Aber es ist trotzdem eine interessante Sache. Es sind so viele Sachen da drin, Funktionen, die eben zusätzlich noch gekommen, quasi mit eingebaut wurden in diese Plus-Version. Also diese Dashboard-Funktion ist zum Beispiel ziemlich umfangreich, ziemlich mächtig und das ist die ganz exakte GPS-Geschwindigkeit. Wundert euch also nicht, wenn die Geschwindigkeit über diese App anders ist als auf eurem Tacho. Das kommt daher, weil die Geschwindigkeit, die auf eurem Tacho angezeigt wird, falsch ist. Ja, das ist richtig. Bis zu 10% Abweichung kann es da geben und die Autohersteller machen das normalerweise auch häufig so, damit nämlich ihr das Gefühl habt, etwas schneller zu fahren. Ja, wenn ihr dann also zum Beispiel irgendwo auf der Autobahn mal 200 fährt, dann fahrt ihr eben keine 200, sondern unter Umständen sogar nur 180. So sieht das aus. Tja. Aber mit diesem Tool könnt ihr dann die exakte Geschwindigkeit berechnen. Oder könnt ihr dann die sehen, auch die Richtung natürlich, in die ihr fährt, ja, und so weiter und so weiter. Ziemlich umfangreich. Ich kann gar nicht alle Funktionen jetzt hier aufzählen. Das wird dann Ewigkeiten dauern. Aber es ist wirklich alles drin, was ihr auch als Geocacher braucht oder wenn ihr einfach auch Punkte sammeln wollt. Übrigens auch für Fotologging ist es ganz gut geeignet. Ja. Da gäbe es zwar Besseres, aber trotzdem die Übersichtlichkeit ist hier sehr, sehr gut und von daher dann eben auch schön einzusehen. Ja. Genau. Für mich eine der Top-Funktionen auf jeden Fall die Anzeige der Satelliten, die ihr empfängt. Und zwar könnt ihr dann auch genau sehen, welches Satelliten ihr empfängt und wo am Horizont, beziehungsweise wo die am Himmel stehen. Ja. Dafür hat man ein Koordinatensystem eingeblendet. Das ist wie, also so eine ja, ich kann es schlecht beschreiben, ja. Also ihr habt jedenfalls wie so ein Radarschirm eingeblendet und ihr seht dann von eurer Position aus, wo sich die Satelliten befinden und welche Satelliten das sind, die ihr gerade seht. Also sind es Galileo-Satelliten, sind es GPS-Satelliten und so weiter und so weiter. Und das ist nämlich sehr interessant, wenn ihr nämlich die Galileo-Satelliten seht in eurer Anzeigen, dann heißt es, ihr nutzt auch die Galileo-Ortung und die ist ja deutlich besser als die GPS-Ortung, von daher deutlich verlässlicher. Ihr findet auch die Qualität des Empfangs, könnt ihr sehen, und damit könnt ihr natürlich auch überprüfen, wie genau ist denn diese Navigation. Wenn ich rede von genau, dann rede ich hier nicht von ein paar Metern, sondern ich rede von bis zu Zentimeter genau. Das hängt natürlich aber auch von eurem Smartphone natürlich ab. Also, deswegen GPS-Test plus Navigation für 3,79 Euro nur. Habt ihr eine Fülle von Funktionen, die euch immer und immer wieder, wenn ihr mit solchen Sachen zu tun habt, helfen wird. Im Play Store, der Anbieter ist ChartCross Limited. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast und die Links und Informationen zu der Sendung heute findet ihr wie immer in den Shownotes und die müsst ihr mal gucken, sind in eurem Podcast-Player natürlich irgendwo wieder zum Aufklappen oder vielleicht sind es schon auf dem Bildschirm. Dort seht ihr dann die Links zu den Themen und natürlich auch heute zur App der Woche wie immer und so könnt ihr euch dann durch das Internet durchwursteln. Viel Spaß dabei. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.